Superstar. Superstar. Baby, du faszinierst mich, bei mir dein Style gefällt. Verbringe Zeit mit dir, auch wenn Leute mir sagen, Zeit ist Geld. Bei deinem schönen Anblick vergesse ich plötzlich die Preise schnell. Und egal wer dazwischen kommt, bleib ich trotzdem so eingestellt. Genieße deinen frischen Duft, Chanel liegt in der Luft. Beim nächsten Mal siehst du den Ring, wenn du auf den Finger guckst. Der geht als Erinnerung, Baby, du bist so verliebt. Das merkt man an der Art, wie du von uns Fotos schießt. Und ich merk, wie langsam das ganze Geld von meinem Konto fließt. Auch kein Problem, solange kein Banker einfach mein Konto schließt. In der Nobleman Suite wird uns teurer Wein serviert. Was soll ich mit Geld im Grab, besser wenn man pleite stirbt. Wir spazieren durch die Town, du smiles, sagst Baby, du gibst mir viel zu viel aus, yeah. Laufen von Shop zu Shop, alles nur Designerware. Bevor ich mich verliebe, beantworte mir eine Frage. Hätte ich nicht den schwarzen Beamer, Prada oder Lamartina, würdest du mich noch lieben? Ohne diesen Schmuck und den Pelz, ohne Blick aus Meer, aus Luxushotels, würdest du mich noch lieben? Ohne diesen sexy Körper, wär ich nicht im Bett dein Mörder, würdest du mich noch lieben? Ich bin dein perfektes Püppchen, würdest du mich lieben ohne diese sexy Hütte? Im Hotel, wir wachen auf, Frühstück ans Bett. Was für ein Traum, bereit für die City. Wir gehen shoppen, ich streiche deine Rolex, du fährst durch meine Locken. Jeder redet über uns, weil wir alle anderen stören. Gut aussehend, reich und jung, ich weiß, dass wir zusammengehören. Du bist mein Baby. Lassen spazieren gehen, vorbei an alle Neidern. Frisch verliebt, als wenn wir 14. Ich liebe deine Art und nicht dein Bentley. Nicht deine teuren Videos im Fernsehen. Baby, du und ich, wir sind besonders. Und sie sehen es. Würdest du mich noch lieben, wenn ich nicht mehr in dieses Kleid rein darf? Würdest du mich noch lieben, wenn mein sexy Arsch nicht mehr in diesen Maybach? Würdest du mich noch lieben, hätte ich nicht den schwarzen Beamer, Prada oder Lamartina? Würdest du mich noch lieben, ohne diesen Schmuck und den Pelz, ohne Blick aus Meer, aus Luxushotels? Würdest du mich noch lieben,